Earth was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! Tag, Sheldon. Hi, Wolowitz. Ja, grüß euch, liebe Zuhörer. Hier seid ihr an der richtigen Stelle gelandet. Hier ist der Nerdphone-Ausgabe Nummer 80 am 8. Juli 2014. Nein, hier ist nicht Wolowitz und Sheldon, hier ist Pascal und mein Zuhörer sagen, Uwe. Ey, ja. So weit ist das schon. So weit ist das schon, Uwe. Da will ich mal sehen, wie du mich hier mundtot machst. Oh, mein Zuhörer, ich kann ja schon fast Co-Moderator sagen hier, der Uwe, grüß dich. Ah ja, komm, nicht so viel der Ehre, bitte. Ich mach das doch gerne, ich habe nichts anderes zu tun. Ah, ist schon, mein Gott, ich bin schon so verpeilt irgendwie hier. Wir podcasten und es ist hell am Tag hier und wir machen einen Podcast hier. Schlimm. Ja, in eigener Sache. Wenn ihr uns jetzt hört, dann habt ihr alles richtig gemacht. Wenn ihr uns nicht hört, habt ihr Pech gehabt. Nee, ich bin ein bisschen umgezogen hier. Eure Podcast-Clients, die haben kein Problem damit. Also ich habe im Grunde... Nicht du bist umgezogen, die Domain ist umgezogen. Wir sind mit unserem Nerdphone umgezogen. Der Nerdphone ist jetzt wieder unter nerdphone.de erreichbar. Nicht mehr unter 10daumen.de. Da höre ich jetzt mit dem Nerdphone Nummer 78, die letzte Ausgabe, auf 10daumen.de. Ich habe jetzt alles auf Nerdphone umgezogen, komplett. Also von Folge 1 bis alles, was in Zukunft kommt, ist auf nerdphone.de erreichbar, so wie es früher mal war. Ich habe das ja damals mal vereinfacht, wo ich gesagt habe, komm, mein Podcast und Blog mache ich auf einen Server. Nee, aus bestimmten Gründen habe ich das Ganze mal wieder getrennt. Natürlich, warum nicht? Mal irgendwie, dass ich mit der Arbeit mache, ne? Das Übliche. Aber eure Podcast-Clients, die werden das wiederfinden. Das heißt, auch wenn ihr im Podcast-Client 10 Daumen dort drinstehen habt, also 10daumen.de pod/feed drin habt, der findet den Nerdphone auf jeden Fall. Aber wenn nicht, dann ja, sucht's halt nochmal. Ich bin auf jeden Fall hier im iTunes-Verzeichnis ja sowieso drin, auch mit der neuen Adresse. Und ihr findet den Nerdphone jetzt unter nerdphone.de wieder. So wie es immer schon war früher und wie es auch in Zukunft sein wird. Alles ist richtig, so muss es sein, alles wird gut. Es soll für euch einfacher sein, weil mal gucken, wie es mit 10daumen.de weitergeht. Seid mal gespannt. Wird sich dieses Jahr vieles tun. Und ja, Nerdphone bleibt Nerdphone und Schnaps bleibt Schnaps und Terroristen bleiben Terroristen. Oder, Uwe? Wir sind alle Terroristen. Wir sind Terroristen. Ich habe dir diese Woche, glaube ich, 3 verschlüsselte E-Mails geschrieben über einen Google-Mail-Account. Also 100%ig hat der Code uns da schon wieder eingefangen. Also sind wir was? Wir sind nicht Terroristen, wir sind Terroristen, heißt es heutzutage. Google-Terroristen. Ja, die Terroristen, eine Ableitung, ne? Tor. Also jeder, der irgendwie sich verschleiert oder verschlüsselt, ist irgendwie, hat was zu verbergen und ist in besonderen Augenmaß oder wird besonders betrachtet von irgendwelchen Nachrichtendiensten. Ne? Woher wissen wir das? Wir haben uns auch bei RTL 2 erzählt, hier, dass man eine deutsche Domain irgendwie hat und dann Tor-Einwahl- oder Auswahlserver zur Verfügung stellt. Hey, hast du diese 4 Stunden Live-Berichterstattung gesehen aus dem Bundestag, diesen NSA-Untersuchungsausschuss, die angetan? Nee, ich habe da nur so Auszüge von mitbekommen und als halt irgendeiner meinte, haben sie irgendwelche Unterlagen und dieser amerikanische CIX ja eben meinte, nee, der dann sagte, ja, wenn du keine Unterlagen hast, dann hast du nach dem Motto, kein Foto ist dann auch nicht passiert. Genau. Irgendwie habe ich mich da ausgegeben. Ich habe so ein bisschen Frank Rieger letztens irgendwo gesehen, der da eingesprungen ist. Das war genau, das war das ja. Frank Rieger war da. Hatte da Hand und Fuß, ne, so, ja, habe ich mir ein bisschen angeguckt. Ja, also ich habe es mir ein bisschen länger angeschaut. Ich habe mir ein paar Stunden davon gegeben und im Grunde, also ich denke schon, da hat das meiste hatte Hand und Fuß, was er gesagt hat, weil der Benny hat eigentlich schon die richtigen Stichworte so gesagt und alles in den richtigen Zusammenhang gebracht. Also es hat sich sehr logisch und konsequent angehört, was da wie gemacht wird. Aber es gab so ein paar Punkte, wo ich sagte, was siehste, haben wir uns eigentlich ja schon immer so gedacht und er hat es bestätigt. Also jeder, der irgendwie was verschlüsselt, ist im Fokus. Das heißt, er hat ja irgendwas zu verstecken vor irgendjemandem. Also, das macht er ja nicht grundlos. Ne? Also weißt du noch, wir haben mal gesagt, eigentlich müssen wir alles nicht mehr verschlüsseln, weil dann sind wir uninteressant. Also wir haben irgendwie mal gesagt gehabt, dass wenn man das wie so ein, wenn man das, kannst du dich noch an dieses astronomische Wow-Signal erinnern? Ja, ja. Wo dieser Astronom da dran, so, und jetzt hast du da so ein Stream irgendwie, so ein Mahlstrom als Grafik, der daherläuft, und plötzlich hast du da eine E-Mail, die ist verschlüsselt. Die fällt auf, und wenn da halt eben in den Headern drin steht, zero.unimatrix@gmail an pascalkoschilken.com, und das ist gekryptet mit PGP und nicht einfach mal mit Bobby oder Hubi oder irgendwie auch immer zu entkrypten, dann bin ich überzeugt davon, dass halt es eben dann einen Algorithmus gibt, der das ausfiltert und irgendwo in so eine, ja, gewisse Zone rein, also in irgendeine Schublade reinsteckt. Bestimmt. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall hat alle sie bewahrheitet. Also er hat gesagt, jeder, der verschlüsselt, ist also interessant und wird besonders betrachtet. Das konnte man so zwischen den Zeilen rauslesen, weil das Interessante war ja, das war zwar eine öffentliche Sitzung, aber es gab ja keinen Livestream in dem Sinne. Genau. Es gab keinen Livestream und es durfte nichts aufgezeichnet werden, keine Fotos, keine Aufzeichnungsgeräte, und da hat sich zum ersten Mal, für mich zum ersten Mal, war die Seite netzpolitik.org praktisch, oder die habe ich mal genutzt, sag mal so. Ich mag die Seite eigentlich nicht wegen der Beckedahl und generell so einiges für halt Probleme mit der Seite, aber da gab es halt jemanden von netzpolitik.org, der hat da drin gesessen und hat einfach nur geblockt, live Bericht erstattet in dem Blog und Live-Ticker geschrieben, was gesagt wird. Und das war schon sehr, sehr, sehr interessant, also was da so alles gesagt worden ist. Wenn wir uns das mal so vor Augen führen, ne? Ich bin ja jetzt der Mensch hier aus dieser älteren, aus dieser Silberhaar-Fraktion. Wirklich? Ne, wie man so sieht, ne? Ja, nee, das die sehen unsere Hörer nicht. Also ich sehe hier jemanden mit vollen schwarzen Haaren und mindestens 10 Zentimeter langen schwarzen Locken hier vor mir sitzen. Also die Sache ist ja, ich kann mich noch an die Guillaume-Affäre erinnern. Mhm. In den 70ern, da, als dieser DDR-Spion Guillaume aufgefallen ist, hat Willy Brandt sofort seine Klamotten nehmen müssen. Und die SPD ist im Endeffekt den Bach untergegangen. Und wenn wir uns mal vor Augen führen, was hier mit der NSA-Geschichte seit der Flucht von Snowden oder dem Auftauchen der Snowden-Papiere, der das alles angestoßen hat, passiert ist, es ist nämlich mal eben nichts geschehen. Die Presse hat mal jetzt so berichtet, die Merkel ist ja irgendwo in China. Genau. Und in der Berichterstattung kam es immer so rum, ja, wenn dem wirklich so ist, dass dem so ist, als ob die das gar nicht glauben würden, dass dieser Tor-Einwahl-Server von diesem Deutschen, das ist ja auch so eine krasse Geschichte. Ja, der Terrorist, ja. Ja, wie kann man ihn eine deutsche IP nehmen oder Domain nehmen oder wie auch immer und da einen Tor-Server drauf betreiben? Also da muss man echt total bescheuert sein. Und dann verkauft uns die Presse den als irgendwie den Krypto-Hacker, Gott, der Security-Mann, bla bla bla. Also ein Ding mietet man irgendwo in Togo mit einer gefälschten Identität und einem geklauten E-Mail, gar nicht wahr, Bank-Account, bezahlt man halt den Server dann fällt man auch nicht auf. Und dann kriegt man zwar vielleicht mit, dass der Server irgendwo in dem Code von der NSA steht und reibt sich das Händchen, wenn man sich, das ist mein Server. So, aber doch nicht, da steht dann halt hier Uwe Rehse oder Pascal Kuschilken, der ist der Betreiber von diesem Einwahl- und Auswahl-Server. Ja, also dem muss man links und rechts eigentlich eine. Ja, irgendwie so, ne? Aber die Medien verkaufen diesen Typ dann, der war ein Hype, was ein riesen Hype dann da abgegangen ist. Es ist. Ja, das ist echt. Das halt eben Tor. Du bist zwar mein erster Neger mit Blauauge, aber damit ist der Gag auch schon weg. Ja, so ungefähr. Das ist echt. Ne? So, da fragt man sich doch, dass halt, ob das die Medien steuern, die Medien manipulieren. Und ich glaube, durch solche Berichte und durch dieses Breittreten in den sozialen Medien wird diese ganze Kiste auch noch verharmlost. Ja, aber irgendwie. Wenn man sich den ganzen Aufschrei jetzt nochmal ein bisschen betrachtet, seit der, nennen wir es mal Snowden-Affäre, da gab es ein paar Aufreger, da gab es auch immer wieder hier und da was, aber komischerweise seit diesem Auftreten eines Spions, der von der CIA ja gesucht ist, der von der CIA angeheuert worden ist, vom BND, der im NSA-Untersuchungsausschuss mitgearbeitet hat. Also, was da abgegangen ist auf einmal in der öffentlichen Diskussion, ist ja, ist ja viel mehr als das, was seit der Snowden-Affäre eigentlich so an Aufschrei oder Empörung auch aus Regierungskreisen aufkommt. Das heißt, auch die Regierung hat sich ja, sagen wir mal, nett mal seicht aufgeregt über Snowden-Zeug, aber jetzt, was mit diesen Spionen passiert ist, da regt man sich auch mal so richtig auf. Ja, na klar, wie kannst du denn diesen bösen Amis denn dazu hatten? Wir sind doch hier nur ein, ich kriege immer von einem Bekannten von mir zu hören, wir sind doch nur ein Vasallenstaat der Amerikaner. Wir sind doch immer noch Besatzungsmacht. Der Typ ist so alt wie ich, der erzählt mir wirklich, der ist der Überzeugung, dass wir immer noch unter Kontrolle der damaligen UdSSR und der Amerikaner, der Franzosen und der Engländer stehen und dass die Politiker hier das zu tun haben, was die uns aufoktroyieren oder vordiktieren. Obwohl also, von der UdSSR eigentlich nicht mehr, weil heute ist ja, oder war es noch, gibt ja keine UdSSR nee, mehr. Ja, für manche ja schon, aber eigentlich ist nicht mehr, weil, wann war das gestern oder heute, ist er gestorben, der ehemalige Außenminister von der UdSSR. Ja. Ja, genau. Vorgestern gestorben, ja. Ja, genau. Ja, das heißt also, spätestens jetzt steht man nicht mehr unter der Fuchtel des UdSSR-Außenministers. Also alle Alu-Träger können jetzt hier Alu-Hüte wieder ausziehen. Ja, aber guck mal, wenn du das so siehst, dass halt eben, ich kriege halt so übers Netz sehr viel so dieses Anti-Polizeistaat, also diese scheiß Bullen hier in Deutschland, weil die sind ja, die hauen ja jeden um und schlagen jeden tot und spritzen, hauen bla bla bla und bla bla. Und das ist genauso dieser teilweise gigantischer Anti-Amerikanismus, ne? Also die das ist alles Böse, was von da kommt. Ja, ich habe ganz viele Altkontakte in die USA über das Internet und ich finde die Leute eigentlich total nett und ja, ich kenne auch total klatschen. Ich kenne viele tolle Leute von ja, da. Also die sind ja nicht die Regierung, ne? Die sind ja nicht die Macher und die haben genauso Probleme wie hier, ne? Ob es nun Beziehungsgeschichten sind, Scheidungen. Kinder krank, Arbeitsplatz, Kackjob und irgendwie sowas. Die sehen da teilweise ein bisschen lockerer als hier die Bekannten, die ich hier so in Deutschland habe. Aber dass halt da jemand wirklich aus der Postabteilung vom BND, der hört sich total krass an. Irgendwie. Das ist echt Hammer. Also. Das ist wie Michael J. Fox irgendwie sowas. Ne? So, da fängt ja. Die Postabteilung an. Und welche Daten soll der denn dem NSA gegeben haben? Der CIA, der wurde wohl von der CIA ja. angeworben. Der soll wohl die ganzen Berichte im Vorfeld, die erhoben worden sind vom Untersuchungsausschuss, weil die gehen ja auch nicht unvorbereitet in so eine Ausschusssitzung und die bekommen ja auch Papiere in vorbereitenden Unterlagen und Fragen, die man sich so ausgearbeitet hat. Die soll der wohl irgendwie abgegriffen haben. Der war wohl auch beteiligt. Ich weiß nicht wirklich genau, in welchem Maß der beteiligt war. Ich glaube nicht, dass wir es auch jemals erfahren werden, aber der soll wohl die internen Dokumente des Untersuchungsausschusses weitergeleitet haben. Oder es hat nur das Bauernopfer. Tja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also, ich weiß ja wirklich nicht, inwiefern da Manipulation drin steckt. Ne? Also ich bin ja der Meinung, dass halt NSA, BND, MI5, Mossad und wie die alle heißen, diese Geheimdienste sind ja nicht umsonst irgendwie Geheimdienste. Richtig. Und also ich traue ja gar keiner Berichterstattung mehr, wenn ich nicht von der Quelle oder von jemandem, der es mit eigenen Augen gesehen hat, mit dem persönlich gesprochen habe. Genau. Also deswegen, also weiß ich eh nicht. Also ich glaube der Berichterstattung eh nicht mehr alles, was die sagen. Das also ich schließe mich dir da an, weil ich denke mir, das, was die Nachrichten uns im Fernsehprogramm, auch wenn es die Reportage ist, die ist dreifach durchzensiert, dass da auf keinen Fall irgendetwas passiert, dass da irgendwelche Restriktionen rausfolgen könnten. Und so frage ich mich, ob dieser Mensch, der hat ja kein Gesicht und keinen Namen, ist einfach nur irgendein Mensch, der in der Postannahme oder Ausgabestelle bla bla bla. Und das hört sich auch schon wieder alles irgendwie. Kennst du den Film Don't Wake the Dog? Nee, aber ich mach das auch nicht. Wecke keine schlafenden Hunde. Genau, Don't Wake the Dog ist ein Film mit Robert De Niro. Die kreieren einen Krieg mit irgendwie Kroatien, weil der Präsident ein kleines Mädchen gefickt hat und das aufgefallen ist. Der USA. Und der Präsident, die Präsidentschaftswahl fängt in 2 Wochen wieder an. Und da kreieren die so ein Szenario, dass die Presse von diesem Kinderfick so Abstand nimmt. Don't Wake the Dog heißt der Film. Und ich weiß nicht, wie das so. in der Postabteilung, ich habe schon mal während meiner Uni-Zeit irgendwie Ende der 80er in so einer Postabteilung gearbeitet, da bin ich mit so einem Wagen voller Briefumschläge durch diesen Bunker da gelaufen und habe die Post da auf den Tischen verteilt. Also da war nicht irgendwie großartig irgendwelche Zugriffe auf irgendwelche sensiblen Daten. Ja, wie auch oft, da steht auf einem Umschlag steht ganz groß drauf, ne, hier geheim und ne, darf man keinen öffnen. Genau. Ne? Genau. Ja, geht durch die Poststelle, klar. Sichert verschlüsselt, nur für die Augen des Generaldirektors. Genau, und bitte auf direkten Weg, gehen Sie nicht über los, bitte sofort genau. Abgeben, ja. Nicht mit nach Hause nehmen. Nee, also da frage ich mich halt eben, ob das nicht vielleicht sogar so ein, das ist ein Bauernopfer. Nee, das kommt, hört sich für mich so an. Das kommt mir komisch vor. Also es ist halt die Frage, die mir sehr oft immer wieder gestellt wird, ist halt eben die, was wollen die mit den ganzen Daten? Die wollen, also in dem Fall wohl, also so sagen ein paar Berichterstatter, ein paar Medien sagen, spekulieren, dass die US-Behörden, wer auch immer dahinter steckt, eigentlich herausfinden möchte, wie wir arbeiten, also wie unser Bundestag arbeitet. Ja, jetzt nicht diese Daten. Ich meine die Daten, die hier über dieses vermeintlich so geschwätzige Android-Telefon ach so. Aufkommen. Die halt. Ah, da kommen wir noch zu. Ja, da kommen wir noch zu. Da kommen wir noch zu. Da kommen wir noch zu. Also das ja, na, gut, halt eben die Regierung. Ja, das ist schon so eine Sache. Ich traue keinem Politiker und nach dem, was ich so gehört habe von einer Person, die ich kenne, die ich ganz gut kenne, was sie mir so erzählt hat, welche Intrigen da so abgehen in Berlin, hat sich das bestätigt. Und ja, ist schon krass. Das sind lobbyistische, auf den eigenen Vorteil bedachte und ihre persönliche Referenz bedachten Menschen, die halt. Ich habe die Tage irgendwie Plassberg persönlich gesehen und da ging es um Freundschaft. Unter anderem saß da Gabi Köster nach dem Hirnschlag, den sie da hatte, und irgendein SPD-Politiker, der 1999 ganz schwer einen Autounfall hatte. Ich glaube, Brüderle, kann das sein? Der Brüderle ist von der FDP. FDP, dann war das nicht. Also irgendein SPD-Politiker, der, ich weiß nicht, ob der noch aktiv, der hat einen ganz schweren Autounfall gehabt und lag irgendwie 3 Monate im Koma. Und von den damaligen Ministerpräsidenten, wer hat sich da nicht gemeldet bei dem 1999? Der von Parteigenossen? Einer hat sich nicht gemeldet. Wer war es? Keine Ahnung. Doch, weißt du. Hundertprozentig, wenn ich dir sage, der Rechtsanwaltssohn, der aus der Gosse kommt. Schröder. Ach so, der. Sein eigener Parteigenosse Schröder hat sich weder verbal noch schriftlich noch sonst irgendwie gemeldet. Tja, nur, das ist eh so eine Akte für sich. So, und ich habe mal, ja, es ist halt so, dass halt in der Politik, da steckt so viel Lobbyismus, da steckt so viel Geld hinter. Da könnte man jetzt auch über Fußball reden und ob die diesen Neymar da vorsätzlich zusammengetreten haben, dass Brasilien heute Abend gegen Deutschland ausscheidet. Gut, ob die den haben oder nicht, wir sind sowieso besser, also scheiden wir ja eh nicht aus. Nein, Scherz. Ja, wir werden ja Weltmeister. Das ist der Fußball. Habe ich heute in der Bild-Zeitung gelesen, da steht direkt, wir werden Weltmeister auf ersten Seite. Wir haben ja so viel Ahnung, deswegen. Ja, wir steht heute, ja, heute in der Bild-Zeitung auf ersten Seite. Und ich glaube, daher kommt aber auch diese Politikverdrossenheit in diesem Lande hier, dass die Bevölkerung den Politikern halt eben nicht mehr traut. Das ist richtig. Und aufgrund dessen machen die halt eben zu und schalten weg und nehmen die nur noch so als Einzelindividuum wahr, ob sie die dann nun sympathisch oder unsympathisch finden. Ja, so. Das gut, bei der Politik ist das ein bisschen schwierig, aber ich habe gerade die goldene Überleitung gehabt zu dem Thema und der rote Faden ist mir unter den Tisch gefallen. Tja. Wo wolltest du denn hinleiten? Ja, wenn ich das wüsste. Wenn ich das wüsste, Uwe. Data, nein. Nein, um Gottes Willen. Ich wollte vom BND-Spionagefall wollte ich überleiten zu, ne, wir sind immer noch alle Terroristen. Ach ja, genau. Wie sehr vertrauen wir den Medien? Ich habe ja jetzt, in der letzten Zeit habe ich ja schon mal angefangen. Ich habe 2 Podcasts gemacht, jetzt mal mit Menschen, die vor Ort waren und sich was angeschaut haben und mir dann direkt, mir persönlich und euch Zuhörer auch berichtet haben, also der Nerdphone Nummer 77 und 79, der ist aus Kurdistan, da war der Enno Lenze und der Enno Heidmann waren in Kurdistan und das hat einen Grund gehabt, wieso die in Kurdistan waren, weil die ganzen Medien irgendwie ganz seltsam darüber berichten, was da so passiert, die ISIS-Kämpfer und das hier über Krieg und ganz Kurdistan ist ja, oder andersrum, die autonome Region Kurdistan, die ja zu Irak gehört, da fallen Bomben, da ist Krieg und sowas alles und man berichtet da gar nicht so großartig drüber. Und Enno und Enno, die waren beide da vor Ort und haben mal darüber berichtet in meinem Nerdfunk. Und dann macht sich ein ganz anderes Bild nämlich bereit, wie es denn da wirklich aussieht. Und da mache ich mir schon persönlich Gedanken, ja, wie steht es überhaupt mit der Medienlandschaft? Das heißt, wie informiert sind die überhaupt, wenn die darüber berichten? Also wenn die Tagesschau über Kurdistan berichtet, dann haben die Informationen irgendwo her, aber nicht aus dem Land, weil die waren gar nicht selber vor Ort. Die haben gar keine Berichterstatter da, die mit der Kamera rumlaufen oder Leute interviewen, Leute befragen. Da ist gar keiner. Ich kann dir da nur zustimmen, weil ich habe letztens nämlich mal eine Pro-Putin-Dokumentation gesehen, als diese Ukraine-Krise da auf dem Höhepunkt war und die deutsche Presse den Dritten Weltkrieg schon heraufbeschworen hat und der böse Putin als der böse Russe und das Feindbild Russland. Und der jetzt können wir zu Putin sagen, was wir wollen, können wir im Endeffekt den Barack Obama in den gleichen Pott reinstecken, ob da jetzt halt den Pussy Reut oder irgendwelche Anti-Hass, nicht gesehen, mal eben weggesperrt werden. Also Putin gurkt da durch ein Land, welches, glaube ich, 9 Zeitzonen hat. Mhm. Der juckelt da das ganze Jahr von einem kleinen Bundesland in das nächste kleines Bundesland und versucht da die ortsansässigen Warlords, so könnte man das ja teilweise, bei der Stange zu halten und auf dieses gemeinsame Russland eben einzuschwören. Und die deutsche Presse hat während dieser Ukraine-Krise auf den Putin geschossen, als ob Putin derjenige wäre, der diese ganze Krise da heraufbeschworen hätte und forcieren würde. Und der Schuldige dafür wäre, dass es da halt eben diesen Konflikt geben würde. Da fallen so viele andere Sachen nebenbei unter den Tisch, ne? Nämlich? Die können jetzt diesen Schwarzmeerstützpunkt kann Russland da nicht aufgeben. Der die Krim muss weiterhin zu Russland gehören, weil das wäre ungefähr genauso, als wenn die Türkei sagen würde, wir wollen jetzt nichts mehr mit der NATO zu tun haben und die Amis, die dürfen auch nicht mehr zwischenlanden, um ihre Flugzeuge aufzutanken, wenn sie nach Asien weiterfliegen wollen. Ich glaube, da würden die sich auch nicht besonders drüber freuen. Nee, das glaube ich auch. Das glaube ich. Ja, die bösen Türken dürfen zwar nicht in die EU, weil wir sind ja irgendwie menschenverachtend, tralala, hast du nicht gesehen, aber, hey Jungs, hier eure Flugplätze, die müssen wir aber weiter benutzen dürfen. Genau, so. Ja, das ist schon da krass, ja. Halt eben, wenn halt die Krim ist für die Russen, wie die Türkei für die NATO, die können nicht sagen, dass man auf, ja, macht, wette, da wollt, da müssen sie halt eben so intervenieren. Aber dass halt eben Putin der böse Putin sei, das sehe ich nicht ganz so. Nee. Also der versucht da schon irgendwie Struktur in sein Land reinzubekommen und wir haben überhaupt gar keinen Einblick in die Mentalität der Osteuropäer, also der Russen, und noch weniger Mentalität haben wir Einblick in die da autonomes Kurdistan. Genau, also. Das ist für uns eine Kultur, die ist für uns so fremd wie Mars. Ich war da so beeindruckt von. Also ich habe ja lange mit den beiden Ennos ja auch gesprochen drüber, auch vor dem Podcast, nach dem Podcast noch ein bisschen länger gesprochen, und das ist faszinierend, also dass viele versuchen das ja zu vergleichen, so, ach, was wäre denn, wenn es bei uns in Europa genauso wäre wie in Kurdistan? Nein, das kann man nicht vergleichen, das geht gar nicht. Es geht gar nicht, allein schon auf, was mich so beeindruckt hat, oder fasziniert hat, die Flüchtlinge zum Beispiel, die in Kurdistan unterkommen, die haben da ein paar tausend Einwohner da in Kurdistan, nehmen aber fast 500.000 Flüchtlinge auf in dem Land zum Beispiel, in ihre autonomen Region. Das, wo man sagt, wir in Deutschland, wir regen uns hier über 5 Flüchtlinge auf, die hier auf 5.000 Einwohner kommen, schlimm genug, dass wir die auch nicht arbeiten lassen hier, um für ihren Unterhalt selber aufzukommen. So müssen wir sie halt durchfüttern hier. Das ist bei denen ja nicht so. Das heißt, ihr habt ein Zelt, ihr habt da was zu essen, und wenn ihr mehr haben wollt, dann geht arbeiten, geht ins Dorf und sucht euch eine Arbeit hier, und dann könnt ihr euch selber versorgen. Ja. Das ist halt bei uns nicht machbar, nicht vorstellbar. Das ist halt, man kann das nicht vergleichen. Deswegen fehlt die Berichterstattung teilweise auch, aus meiner Meinung her, so so schwierig aus, weil viele versuchen dann mit dem extrem langen Fernglas da mal rüber zu schauen, riechen ein bisschen was komisch aussieht und schon berichten die, ja, nach europäischen Verhältnissen ist das ja, ach, das ist ja krass, das geht ja gar nicht, da kann man ja keinen Fuß reinsetzen in das Land. Und wenn man selbst vor Ort ist, mit Leuten mal spricht, sieht man, ach, die fahren mit der Achterbahn da, die haben dann den Bayerischen Hof, wo man die Fußball-WM gucken kann, die haben Einkaufsmalls, da die Kinder spielen auf der Straße, da ist nichts mit Krieg oder da wird das zerbombt, was ganz anders dargestellt wird. Deswegen, was die Medien so mitgeben, also die, zur Berichterstattung in den Medien ist ja sowieso ein schweres Thema. Also da setzen sich ja einige in den Nesseln. Da setzt also, wie man so nach außen also führt. Diese Flüchtlingsgeschichte wird hier in Deutschland mit so einem bigotten, polemischen Fernglas betrachtet, finde ich. Also auf der einen Seite wird auf so einer weinerlichen Schiene darüber berichtet, dass vor Lampedusa wieder 300 Leute irgendwie ertrunken sind, weil die Coast Guard-Zuständigkeiten nicht geklärt werden konnten und erst 6 Stunden später der Hubschrauber losgeflogen ist. Da waren von den 300 schon 60 ertrunken. Der nächste Bericht kommt dann halt eben, dass sie da alles in Bewegung setzen, um über den Zaun drüber zu klettern, den sie irgendwo für Gibraltar hochgezogen haben oder das Minenfeld oder wie auch immer. Und ich kann mich erinnern, ich bin irgendwann Anfang letzten Jahrtausends mal im Himalaya gewesen und habe da eine Trekkingtour gemacht und bin von Frankfurt nach Delhi geflogen, habe in Delhi 24 Stunden Aufenthalt gehabt. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass so viele Menschen auf einen Haufen in so einer Stadt so durcheinander wuscheln. Das ist krass, ne? Ich habe mir da einen Kaffee getrunken und da ist in so einer Pappschachtel mitten auf der Straße, war das so auf so einer Allee, fünfspurig beide Seiten, in der Mitte so ein kleiner Grünstreifen, der vollgeschissen, voller Dreck und da haben die Menschen gelebt. Die haben da in ihren Plastiktüten, Pappbehausungen, da steht dann irgendwie an diesem Straßenverkehr steht ein Mensch, der nur noch 35 Kilo wog und Augen wie Tellerminen hatte und ich konnte irgendwie meinen Kaffee da nicht mehr trinken, weil ich mir dachte, wenn ich über 2,30 Euro jetzt hier einen Kaffee trinke und Kekse esse, kann dieser Mensch den ganzen Monat von leben. Dann setzt du dich wieder ins Flugzeug und fliegst und dann sind wir nach Laotse geflogen. Das ist der Einstiegspunkt da in diese Himalaya-Trekking-Touren. Liegt zwar auf knapp 5000 Meter. Das ist dann wieder eine andere Welt und du bist immer noch in dem gleichen Land. Krass, und ja. Wir reden hier über Bochum, Mettmann, Düsseldorf. Wir können uns das überhaupt, das sind doch Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen. Stell dir mal vor, du setzt dich in den USA, in New York ins Flugzeug und fliegst nach San Francisco. Das sind 5500 oder 5600 Kilometer. Eben, das ist, als ob du dich in Frankreich irgendwo an der französischen Atlantikküste ins Flugzeug sitzt und hinter Moskau irgendwo wieder runterkommst. Siehe Rust, ja. Ja, also irgendwie so, ne, so diese, wir werden halt eben über diese Bilder manipuliert. Dann ist es auch wiederum die Bildung, dass halt, ich hatte letztens im Sport, da kriegte ich so eine Diskussion mit diesen ganzen scheiß Ausländer und die hier arbeiten wollen und guck dir das an, wie die sind ja Mengen, die hier nach Europa reinkommen wollen, über Gibraltar, über Griechenland, über die Türkei, übers Mittelmeer. Das Mittelmeer ist mittlerweile das Meer des Todes verschrieben. Mhm. Ich glaube, in den letzten 3 Jahren sind im Mittelmeer 36.000 Menschen ertrunken. Ja, wird nachts um 2 irgendwann mal berichtet. Genau. Aber nicht zur Primetime und viele Nacht in den Nachrichten. Genau. Und vor allem, das machen die ja nicht aus Juxnullerei. Niemand geht freiwillig aus seinem Land und flüchtet freiwillig. Ja, und nimmt sowas in Kauf. Das macht ja keiner freiwillig. Genau, dann gehen wir dazu zurück zur Datenüberwachung der westlichen Welt, ob es nun die USA, der BND, der MI5, Android-Telefone, tralala ist. Und plötzlich tauchen im Irak, der ja von den Amerikanern befriedet wurde und die Demokratie dahingebracht wurde, taucht dann plötzlich eine Gruppierung auf, die schimpft sich ISIS. Genau. Da frage ich mich immer, was machen diese ganzen Analysten denn mit ihrer permanenten Überwachung des weltweiten Netzes, dass die das nicht mitkriegen, dass sich da irgendwie 30.000 Mann zusammenscharren, die super bewaffnet sind. Man hat es ja mitbekommen, nur unterschätzt. Die haben die Zentralbank vom Irak überfallen und ich glaube 300 Millionen Dollar da erbeutet. Dadurch konnten die noch mehr Waffen kaufen. die sprengen gerade alles, was sich denen in den Weg setzt. Ja, so ungefähr, ne? Kirchen, so, Moscheen, die nicht so, im Weg passen, wird alles und dann gesprengt. Dann sind wir dann dabei, dass die mich und dich überwachen, weil wir eine PGP-verkryptete Mail geschrieben haben. Ist krass, und ne? Der irgendwie irgendein paar zwei kleine Mädchen, die sich privat über Facebook ihr Au-pair nach ihrem Studium, nach ihrem Abitur in den USA selber geregelt haben, lassen sie nicht in das Land rein, weil die nicht über die bla bla bla. Da frage ich mich dann immer, ist das nicht vielleicht auf der einen Kindergarten? Das ist doch Angst. Ich habe doch das Gefühl, dass die Mächtigen haben Angst. Die haben Angst davor, ihr pseudokonservatives, was sie sich erschaffen haben, zu verlieren. Darum geht es doch dabei. Es geht doch darum, ey, mein Haus, das ist immer noch das Gleiche, mein Haus, mein Auto, meine Alte, genau. Mein Pferd, bla bla bla. Und das will ich doch nicht wieder abgeben. Deshalb wählen die Leute weiterhin CDU, CSU und nicht. Und auch die Grünen. Die Grünen werden auch gewählt. Und jetzt ja, natürlich werden. Hast du das Video gesehen von den Grünen die Tage? Nein. Ach komm. Ich kann mir sowas nie angucken. Komm, Uwe, das ist der Knaller. Du musst es dir antun. Du musst mal kurz reinhören. Ich habe mal was vorbereitet. Hallo, da sind wir mal wieder. Jan und Scar aus Straßburg, live von der allerersten Sitzung der neuen Legislatur. Das muss man sich so bildlich vorstellen. Das hat Sibylle Berg gestern irgendwie. Das sind so zwei Teletubbies. Ja, habe ich gesehen. Verkleidet als. Die Muppet Show im Bundestag. Ja, genial. Die Sibylle Berg hat genannt. Das wird noch viel besser. Ja, also, wenn man. Diese Woche haben wir sozusagen das ganze Parlament neu konstituiert und ein Präsidium gewählt. Juhu! Und. Terry, was bist du denn hier? Ich bin doch jetzt auch neu gewählter Abgeordneter. Was? Geil! Ja. Sauber! Willkommen. Sag mal, wie war denn so deine erste Woche hier? Also, macht man sich doch komplett zum Dödel mit so einem Ding, ne? Die machen Politik wieder, das hört sich ja noch schlimmer als RTL 2, jetzt bist du raus oder irgendwie so. Das sind EU-Politiker. Ey, da frage ich mich doch, die kann auch keiner, die kannst du dann, und dann erzählen die mir, dass die Piraten Idioten sind. Also, so krass. Was die Piraten gemacht haben, war zwar scheiße, wie sie sich zerfleischt haben, aber was sie gesagt haben, hatte doch Hand und Fuß. Moment, falsche Zeitform, noch zerfleischen. Ja, und noch zerfleischen, ja genau. Aber die Sache ist, das ist es, ne? So, und wenn wir davon ausgehen, dass die Leute halt eben, ich sehe doch, ich kriege es doch mit, ich kriege es dreimal, viermal die Woche mit, morgens, wenn ich vormittags ins Studio gehe, da sind, die sind alle Rentner, die sind alle zwischen Frührentner, ganz früh in Rente, mit 50 vom PÜT, ihr Leben lang einen Job gemacht, der über Subventionierung überhaupt nur am Kacken gehalten wurde, gehen dann in Altersruhestand und haben dabei so viel wie andere, die niemals haben werden. Und bis Ende 80 machen die dann noch Sport. Und dann musst du dir das mal anhören, wenn es um Geld und Politik geht und wie die darüber sprechen, wie frauenfeindlich die sind, wie ausländerfeindlich die sind, wie borniert und mit welchem durch dieses betankte Wissen der Bild-Zeitung und diesen Plakativ-TV, wird bei der ARD beginnt. Wenn da eine Hillary Clinton sitzt bei Günther Jauch, war das Günther Jauch? Genau. Günther Jauch, ja. Hillary Clinton, Kanonen-Uschi und Käßmann. Genau. Und die Einzige, die da irgendwie, der sie dann das Maul gestopft haben, war Frau Käßmann. Weil sie zwei ziemlich genau. Weil sie wissen wollte, was Ambach ist. Aber das geht ja nicht. Und dann haben die beiden Kanonen-Uschis ihr das Maul gestopft. Kein Klartext im deutschen Fernsehen. Da kommen lieber so Teletubbies als Grüne verkleidet und sagen, wie geil das ist, dass man jetzt im EU-Parlament sitzt und wie doof das ist, dass man mit so blöden anderen Abgeordneten anderer Parteien zusammenarbeiten und zusammensitzen muss und wie peinlich das doch ist, neben einem von der SPD zu sitzen. Also da fasse ich mich doch echt an den Kopf, ne? Ja, also das, ne? Ich glaube, die hier die Frau Nahles von der SPD, die da mit einer Ankündigung von 23 Milliarden Euro sollte dieser Einheitslohn kosten und plötzlich sind es nur noch 10 Milliarden, wobei 60% aller, die überhaupt jemals in den Genuss eines Mindestlohns kommen sollten, den nicht bekommen werden. Und dass in Deutschland von den Medien gefeiert wird, als ob dass der Heilsbringer überhaupt ist. Ich glaube, die EU und das Europaparlament, die haben da schon mal die ersten Stimmen laut gemacht, dass das so nicht geht, wie die Deutschen das durchziehen wollen. Und wenn ich mir halt eben diese Nahles angucke, die mal, ja, ich weiß nicht, irgendwie früher rannte sie irgendwie mit ungewaschenen Haare übergewichtig wie ein Trampel halt durch die, ja, ja die... Die kommt ja vom Bauernhof und muss in ihrem Leben ja, arbeiten. Ja, so, und da fragt man sich halt, wie man, wenn man so... Mein Vater wird 79 jetzt im September und der hat letztes Jahr mal dann Plasberg gesehen gehabt, da sitzt die Freundin von dem Lafontaine, wie heißt sie nochmal? Die dunkelhaarige linken Politikerin, Spitzenpolitikerin, Wagenknecht. Ah, so, ja. Der Lindner spricht da, Marco, der von der FDP, der Typ, 8,50 Euro Mindestlohn, bla bla bla. Und da meinte die Sarah Wagenknecht, meinte, man müsste ja, um überhaupt nicht in den Zwang zu kommen, ergänzendes Arbeitslosengeld 2 zu beziehen, mindestens 14 Euro bezahlen. So, mein Vater hat nur gehört, die Linken fordern 14 Euro Mindestlohn. Wählbar. Nee, ist nicht wählbar, geht ja nicht. Du kannst ja nicht 14 Euro Mindestlohn zahlen, weil er hat ja selber nur, aber ist schon seit 20 Jahren nicht mehr am Arbeiten, also ruhestandmäßig. Er hat doch selber keine 30 Mark die Stunde verdient. Da kannst du doch nicht irgendeinem von der Straße 14 Euro geben. Für Zeitung austragen oder irgendwas. Okay, so rum, ja. Das geht doch nicht. Na, so dieses, ich habe aber 2,50 Cent mehr als du oder weniger als du und Tobi und Tralala. Ich weiß halt von einem Freund von mir, der ist im AT-Bereich angestellt und der hat dann noch einen Chef, die haben dann alle immer nur so 2 Jahre oder 3 Jahresverträge. Und mein Freund erzählte mir, ja, Uwe, boah, mir geht's so scheiße und ich kriege das alles nicht mehr auf die Reihe und meine Frau ist sauer auf mich, dass ich nur am Arbeiten bin und tut mir leid, dass ich mich nicht melde und dass das nicht klappt und ich muss unbedingt mal mit meinem Chef sprechen. Jetzt war ich am letzten Samstag mit dem in der Sauna und dann sagte er zu mir, ey, das war voll krass, was passiert. Sagt er, Donnerstag sitze ich im Büro und da steckt mein Chef den Kopf durch die Tür und erzählt mir, ey, sag mal, hast du gehört, der sowieso ist gekündigt worden. Tag vorher haben sie den irgendwie vor die Tür gesetzt, ne, mal eben so. Und dann meinte er, dann haben wir ein Meeting gehabt, 2 Stunden später. Und dann fragte der nach, ja, wo ist denn mein Chef? Und dann meinte der Oberchef, den haben wir gerade nach Hause geschickt, der ist gekündigt worden. Also in den Bereichen ist das halt, wenn die dir sagen, du kannst gehen, dann kannst du auch gehen. Da kannst du nochmal in dein Büro reingehen, da brauchst du den Computer nicht mehr anmachen, dann hast du keine Zugangsdaten mehr. Dann kannst du keine Daten mehr mitnehmen, also die dann da in diesen 300.000, 400.000, 500.000 Euro pro Jahr, die sagen dir, geh und du kriegst noch die letzten 6 Monate deine Kohle, nur raus hier. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Das hast du den Faden verloren, deswegen. Ja, ach so, das halt eben dieses... Dieser Mensch, der da irgendwie 30.000 Euro im Jahr verdient und der halt den anderen, der da bei Pennymarkt an der Kasse sitzt, der für 8,50 Euro weniger oder mehr oder weniger oder wie auch immer irgendeinen Scheißjob macht, dem das einfach nicht gönnen. Ne? Das halt auf jeden Fall die Zeitung ist morgens im Briefkasten, aber 8,50 will ich dem nicht zahlen in der Stunde. Genau, weil sonst stirbt die Zeitungswelt aus, die Verlegerbranche. Genau, und deshalb, ich bin davon überzeugt, dass die Leute auch bereit sind, halt 10 Euro mehr im Monat für ihr Abo zu bezahlen, wenn sie die Zeitung da im Briefkasten geschmissen bekommen. Aber der Lobbyismus, der dahinter steht, und, wie der Gysi hat, glaube ich, gesagt gehabt, mit welcher Missachtung die Bundesregierung ihre Langzeitarbeitslosen behandelt, wenn die denen sagt, ja, wenn du Arbeitslosengeld 2 bezogen hast, darfst du die ersten 6 Monate deiner neuen Tätigkeit keine 8,50 Euro im Monat beziehen. Da ist doch wohl eine Farce. Und keiner da draußen auf der Straße reagiert darauf. Tja, also die wenigsten verstehen ja eigentlich wirklich, worum es dabei geht. Das ist ja ehrlich gesagt manchmal auch sehr komplex, manchmal, wie manche Gesetze entworfen oder umgesetzt werden. Das verstehen ja selbst manche Politiker gar nicht. Also du brauchst ja nur jemanden zu fragen, hör mal, auf der Straße suchst du dir einen aus, der jetzt mal gerade so Anfang 50 ist und fragst ihn, und bist du zufrieden, dass du früher in Rente gehen kannst? Weil es gibt ja ein neues Gesetz, sagen alle, ja super, finde ich total klasse, dass ich früher in Rente gehen kann. Ja, die kriegen ja nur mit, dass sie mit 63 in Rente gehen sollen. Aber nicht die 50-Jährigen. Ja, ich weiß. Das wissen die wenigsten. Das ist halt nur für 2 Jahre gilt, das Ganze. Ja, das und das ist das Gleiche wie mit den 14 Euro Mindestlohn. Richtig. Es ist, das Thema ist zu komplex, als dass man das mal eben kurz abreißen könnte. Deswegen, es gibt einfache Themen, viel einfache Themen. Es gibt so Themen wie WLAN-Hacks bei Androiden. Ja, genau. Man sollte sich mit dem Android eben nur in sein eigenes WLAN einloggen. Dann hat man da keine Probleme mit. Ach, das ist alles so eine Nullmeldung. Vorgestern kam es, glaube ich, die Electronic Frontier Foundation, die hat gesagt, oh, Sicherheitslücke bei WLAN und Android. Ab der Version 3.1. Ja, wer es noch nicht so ganz begriffen hat, worum es da eigentlich wirklich geht. Ein WLAN-Gerät, nennen wir es mal ein Android-Telefon, hat das... Ein Smartphone mit dem Betriebssystem Android, so. Ja, ich will es eigentlich gar nicht mal so auf Android reduzieren, weil, surprise, surprise, das macht jedes Telefon. Ein Telefon hat ein aktiviertes WLAN-Modul. Was macht dieses WLAN-Modul? Es versucht, sich mit einem Access Point zu verbinden, mit dem es vorher schon verbunden war. Das heißt, mein Smartphone sucht das WLAN, das beispielsweise Pascal heißt. So, bei meinem WLAN zu Hause heißt Pascal und mein Smartphone sucht dieses WLAN, was Pascal heißt, um sich mit ihm automatisch zu verbinden. Und dafür ist es halt vom Standard her notwendig, dass dieses WLAN-Modul nach außen auch ruft, hallo WLAN, Pascal, wo bist du denn? Das heißt, es versucht einen Verbindungsaufbau mit diesem WLAN-Modul, mit diesem Wi-Fi Access Point aufzunehmen. Das macht nicht nur ein Android, das macht ein iPhone, das macht ein Nokia, das macht ein BlackBerry, das machen alle. Das ist so vorgesehen. Das machen alle WLAN-Standards. So, das macht selbst mal ein Laptop. Woher weiß ich das? Jeder, der sich mit so Hacker- oder Nerd-Tools beschäftigt, soll sich mal unter Linux mal Aerodump mal anschauen aus der Familie der Aircrack-Programme. Das darfst du nicht auf dem Computer haben. Das ist mit Aerodump kannst du halt WLAN scannen. Du nimmst deine eingebaute Netzwerkkarte und scannst einfach mal, was gerade so durch die Luft posaunt wird, welcher Access Point ruft, und gleichzeitig kannst du auch sehen, welche Clients suchen welche Access Points. Und da tauchen nicht nur Androids auf, da tauchen fast alle Geräte auf, die es so gibt. Das zeige ich regelmäßig in meinen Schulungen. Zeige ich genau das seit Jahren schon. Und ich dachte schon, ich bin zu blöd und ich hab die Meldung nicht verstanden, die EFF geschrieben hat und die Heise so und Chip und alle, wie sie da sind, aufgefasst haben und gesagt haben, oh, Android hat eine riesen Schwachstelle, weil es posaunt alle WLANs raus. Also es ist scheiße, dass es so passiert. Aber Pascal, wenn wir jetzt darüber sprechen, dann sprechen wir doch darüber, dass man grundsätzlich bei einem Android-Telefon sich in ein einziges WLAN-Netz einloggen sollte. Das ist sein eigenes. Nö. Alle anderen nur mit VPN-Verbindung. Nee, also in WLAN habe ich mehrere verbunden, immer. Das ist überhaupt kein Problem. Warum nicht? Wenn du hier zu Besuch bist bei mir, logst dich bei meinem WLAN ein, machst ein VPN auf, hast trotzdem meinen WLAN-Access-Point bei dir gespeichert. Das ist ja auch kein Problem. Das ist alles technisch gesehen überhaupt gar kein Problem. Das ist sogar technisch so Standard. Natürlich ist das richtig. Ich wollte damit sagen, dass man halt eben ich mache das nur mit VPN. Ich würde mich doch bei McDonald's oder an einer Post oder am Hauptbahnhof niemals in so ein offenes WLAN einloggen. Brauchst du ja auch nicht. Aber das Problem ist, wenn du es machst. Wenn ich das gemacht habe, habe ich das da drin stehen und mein Telefon schreit, hallo Hauptbahnhof. Genau. Und schon kannst du, das konnte man immer schon, das Problem, was die halt gesehen haben, du kannst Profile erstellen. Das heißt, einfacher. Mit welchen Access Points warst du so verbunden? Wie heißen die? Ach, der Access Point heißt Pascal, der andere heißt Firmenname X zum Beispiel. Da kannst du schon ungefähr herausfinden, das ist der Benutzer, der sitzt da gerade um die Ecke, da vorne sehe ich den, der hat ich weiß jetzt, was für ein Gerät der hat, was ich anhand der MAC-Adresse herausfiltern kann. Ich kann eine Person halt auch schon mal ein bisschen screenen, indem ich sehe, mit welchen letzten 20 Access Points er verbunden war. Wie oft werden die Telefone von den Machern, der Macher angepingt? Der Macher an der Macher angepingt. Zwecks Überwachung? Ach, sekündlich. Also, da ist es doch viel schwieriger zu gucken. Nee, aber als Außenstehender. Ich kann ja auch als Betreiber einer Einkaufsmall, Zentro Oberhausen. Ja. Stell dir vor, beim Zentro Oberhausen steht vorne. Ja, ich weiß, was du meinst. Ein Access Point. Und der scannt einfach mal alle Geräte, die da sind, nicht ab, sondern schaut nach, wonach rufen die denn. Und schon wissen die, wo waren die denn vorher überall, die Besucher meines Zentros, und was suchen die, was brauchen die, was kann ich denen anbieten? Du kannst halt ein Data Mining betreiben dadurch. das ist nicht schön, aber das ist so vorgesehene Standard. Und deswegen, der Aufschrei ist zwar richtig, aber aus meiner Sicht Jahre zu spät. Ja, wenn, dann musst du WLAN ausmachen. Gehst du aus der Tür, musst du WLAN ausmachen. Ja, natürlich, mache ich immer. Sollte jeder machen, weil erstens frisst du Strom und zweitens draußen brauchst du es nicht. Ja, genau. Also, aus dem Haus, WLAN aus, Ende. Natürlich schreien die Geräte, mach mal WLAN an, da kann ich dich besser orten mit deiner Google Maps für deine Ortungsfunktion oder was auch immer. Naja, trotzdem auslassen. Wenn also, ich geortet werden will, nehme ich GPS. Mach ich den GPS-Pimmel an. Ja. Ja, aber im Grunde, natürlich, viel zu spät, aber halt eben wieder mal so ein, aber ich sag auch wiederum auch mal so, wie soll man das nennen, wie so Trittbrettfahrer Hitline-mäßig. Ja, aber die EFF ist ja nicht irgendwer. Das erschreckt mich ja noch viel mehr. Ja, wer weiß, wann die EFF, ob die den nicht schon vor 3 Jahren herausgefunden hat, dieses und das erst jetzt in der einschlägigen Presse so verbreitet wurde. Niemals, nee. Wenn die was rausfinden, dann wird es sofort veröffentlicht. Das ist die Electronic Frontier Foundation. Was die an Schwachstellen finden, das werden die raushauen. Deswegen verstehe ich gerade diese Meldung überhaupt gar nicht von denen. Also, da ist irgendwas Komisches wieder. Also, dann lass uns aber mal irgendwie, wir müssen in eine andere Richtung finden, sonst denken unsere Zuhörer demnächst so, wir werden irgendwie die neuen Illuminaten oder irgendwie sowas, dass wir so Verschwörungstheoretiker werden. Wir sind die Tories. Demnächst auch noch irgendwelche fliegenden Untertassen sehen und Erik von Däniken hier mit einladen. Der ist ja nebenan. Erich, alles klar? Oh, er beobachtet wieder irgendwie mit irgendwelchen Ferngläsern gerade die UFOs, die ja landen. Ja, also. Die aktivierten WLAN. Genau, ja. Das ist halt irgendwie so, ne, dass das, genau, man, sonst kommen noch irgendwelche nationalsozialistischen. Auch dumme Ideen müssen irgendwie finanziert werden. Und da kommen wir zu einem wichtigen Thema. Wie finanzieren wir in Zukunft den Nerdphone? Ein wichtiges Thema. Spenden. Richtig. Der Nerdphone ist kostenlos, bleibt kostenlos für euch, da ändert sich gar nichts. Gar nichts. Aber ich wäre super froh, wenn die Kosten, die ich habe für den Nerdphone, die habe ich mal auf der nerdphone.de mal aufgeschlüsselt, wenn ich die vielleicht mal so im Monat raus hätte, dann bleibt es auch weiterhin kostenlos. Das bleibt weiter kostenlos. Nee, ich habe mich entschieden, das bleibt kostenlos, aber ich finde das dufte, wenn man mir mal einen Flatter zukommen lässt oder wenn man bei Auphonic mir Stunden zukommen lässt. Das heißt, alles das, was ihr gerade hört, dass der Uwe gerade ziemlich laut ist, ich ein bisschen leiser bin, im Hintergrund ein bisschen Störgeräusche sind, das hört ihr alles gar nicht. Das wird alles sauber rausgerendert durch Auphonic. Das kostet auch pro Stunde, zahle ich dann Euro für. Also pro eine Stunde Aufnahme. Das wäre toll, wenn ihr da Spenden zukommen lasst. Das könnt ihr über PayPal, Flatter, über Auphonic. Oder wenn ihr sagt, ich will denen kein Geld spenden. Es gibt auch eine Amazon-Wishlist. Das, was ich fürs Studio brauchen könnte, hier könnt ihr mir auch kaufen über meine Amazon-Wunschliste. Also Spenden wären toll, sind aber kein Muss hier am Nerdphone. Also der ist und bleibt weiter kostenlos für euch, aber wäre toll, wenn ihr Nerdphone unterstützt und wenn ihr sagt, das ist eine tolle Idee, könnt ihr den gerne unterstützen und das fände ich total doof. Und wenn ihr wollt, werdet ihr sogar namentlich genannt oder auch nicht, wenn ihr es nicht möchtet. Also das in kurzen eigener Sache. Der Nerdphone hat ja auch seine Kosten, die ich halt bis jetzt immer übernehme und weiter übernehmen werde. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne daran beteiligen. Das wäre echt toll von euch. Das als Spendenaufruf mal wieder. Man darf ja auch schon mal ein bisschen weinen, ne? Wenn nicht, dann schreiben wir irgendeinen Code, der halt die Nichtspender identifiziert und die kriegen dann halt eben keinen Sound auf die Ohren. Ich will ja keinen benachteiligen. Nein. Ich könnte den Podcast auch mit einem Passwort verschlüsseln und das Passwort nicht nur gegen Geld rausgeben, aber nee. Nee, darum geht's gar nicht, dass man da halt eben so. Ich fand halt diesen Aufruf von der Seite, die du da nicht so besonders gerne magst, dass da jetzt ja so viel Geld bei reinzustecken ist und dass das so ein Negativgeschäft ist. Die Idee von Tim Pritlove hier mit Flatter scheint ja die Masse immer noch nicht begriffen zu haben, was das überhaupt ist. Nicht wirklich. Beziehungsweise warum das überhaupt gut ist. Wenn man mal bedenkt, dass man, auch wenn man halt einfach nur so einen Blog betreibt, wie ich es mache und genau, du das seit Jahren machst, und da auch, da ist ja manchmal auch irgendwelche ja geistiger Sorgen, den man da einfach so ablässt. Aber teilweise sind da auch hart recherchierte Beiträge drunter, Lösungsvorschläge für irgendwelche Issues im Computerbereich oder irgendwelche kritischen Anregungen für Sport und Gesundheit und was weiß ich. Und das kostet Geld. Das kostet ja auch Geld, auch genau, wenn man ein Open-Source-Projekt ist und seine Webseite da hostet oder den Server selber hostet. Das kostet Geld und das kostet Nerven. Der Clou dabei ist, Da gibt es ganz viele Menschen da draußen, die sich an ihren Computer sitzen und einer via Social Networking oder sogar oder via Kommentar beschimpfen, dass man ja ein Idiot ist, ein Troll ist und klickgeil und was weiß ich auch immer. Aber mir ist es, ich hab mehrfach in Linux für Nvidia und Kernel und Debus und Systemd so Lösungsmöglichkeiten geschrieben und bei mir auf die Webseite gestellt und habe da teilweise unter anderem auch für Android irgendwelche Geschichten, so root werden und wie man halt so ein Telefon knackt und so weiter, ins Netz gestellt. Und die haben gigantische Zugriffszahlen, Klickzahlen auf diese Artikel. Da hat noch niemals irgendjemand Danke gesagt. Ja, und kann das über so Mikrobezahldienste wie Flatter einfach mal Danke sagen? Ja, einfach, wenn du da einfach 50 Cent für geben würdest, so jemand, ich gebe diese 50 Cent Geschichten, ja, im Endeffekt beschenken wir, du, ich, der Hu und wer auch immer, also wir beschenken uns immer mit unseren 50-Cent-Geschichten, die wir geben. Genau, das ist ein rotierendes Geschäft. Also ganz viel die Artikel, die ich gut finde oder wo irgendwelche Hinweise sind, da gibt es gar keinen Flatter darunter. Die haben da noch nie was von gehört. Genau. Und es ist einfach schade, dass halt diese Blogger-Szene hier in Deutschland immer noch ja im Grunde in den Kinderschuhen steckt. Aber wenn man sieht, mit welcher Vehemenz in den Staaten und in Australien Blogs betrieben werden, welches Potenzial die haben. Und da gibt es hier in Deutschland hier so ein paar Blogs, wie halt eben der Postillion oder Fefe, die in so einschlägigen Kreisen bekannt sind. Aber du glaubst doch wohl nicht, dass der Postillion von irgendeinem Normalsterblichen da draußen gelesen wird, geschweige denn von irgendeinem Blog, was bloß 2000 Zugriffe im Jahr, im Monat hat. Aber auch so ein Blog will unterhalten werden. Ja, und das ist ja, ich sag mal, ich will ja kein Geld verdienen. Und ja, genau. Ich will nur nicht. Also wenn ich keinen Bock mehr habe, dann mache ich den Zugriff. Kein als großes Minus machen. Die Matrix Zero weg. Ja. Und alle Daten sind auch weg und fertig. Dann muss ich mich vielleicht 2 Wochen umgewöhnen, dass ich mich nicht auf meine eigene Webseite einlogge. Aber nach 2 Wochen ist dann aus meinem Hirn auch raus. Genau. Dann hat sich dieses Projekt eben erledigt und fertig. Also die Deswegen. Sache ist halt eben, ich bin ja auch jetzt, wie wir hatten da gerade im Vorfeld kurz drüber gesprochen, auch umgezogen, nachdem ich mal durchgerechnet habe, was so ein Dein Blog, nicht du. Ja, genau, mein Blog, ich habe es verstanden. Ja, nachdem ich mal durchgerechnet habe, was so ein Home-Server, der da 24/7 läuft, im Jahr an Strom kostet und ich dann gesagt habe, boah, jetzt mache ich das Ding entweder ganz platt oder zieh halt zu irgendeinem Projekt um, mit dem ich so klarkomme. Und da fiel mir halt eben Uberspace ein, eben die Ubernauten. Und da bin ich nun mal eben jetzt hingezogen mit der Unimatrix. Und läuft auch. Genau. Da habe ich übrigens alles laufen. Auch dieser Blog, auch dieser Podcast läuft alles auf Uberspace. Super Nerds. Also da kann man seinen ja, kann ich auch nur Webseite hinziehen. Funktioniert super. Kann ich auch nur jedem weiterempfehlen. Wer halt bloggen möchte und halt nicht halt irgend so ein WordPress oder Blogspot oder wie so viele andere heißen, weil die werden irgendwann vom Volumen her nicht passen und man kommt sehr schlecht mit den Daten, die man da vielleicht über Monate und Jahre hereingegeben hat, dann zu einem WordPress oder Joomla oder womit man dann auch immer weitermachen will, kriegt das sehr schlecht dahin, migriert dann. Aber wie gesagt, es ist halt Arbeit und wenn halt der Nerdfunder halt von Pascal auch ein paar Cent kostet, um das zu betreiben. Ich würde mich da sehr freuen, wenn da ab und zu mal ein Euro irgendwo aufschlagen würde, dass wir das hier weiterhin genau. So plus minus null für uns. Naja, nicht ganz. Es reicht ein Euro. Ich will halt nicht auf den ganzen Kosten sitzen bleiben. Bei Flatter habe ich halt so im Monat 30 Cent weniger Verlust gemacht, allein durch Flatter. Weil da 30 Cent vielleicht reinkommen im Monat, mehr ist es zeitlich. Ja, darum geht's. Also keiner will da irgendwie noch die Putzfrau bezahlen von oder eine Sekretärin oder was weiß ich auch. Das wäre es aber die Idee. Die Nerdfunk-Studio-Putzfrau, die von Flatter bezahlt wird. Wenn es soweit ist. Ja, genau. Dann sage ich Bescheid. Ja. Dann sage ich Bescheid und Uwe, lass uns Bescheid geben. Ich habe noch einen Anschlusstermin jetzt gleich. Deswegen. Ja. Wir haben die Stunde gleich voll. Die kostet mich 400 Euro die Stunde. 400? Nein, 1 Euro kostet mich die Stunde. Ach so, 1 Euro, ich flatter die, gleich mal. Die kostet mich 1 Euro die Stunde gleich, allein durch Auphonic. Und Jahre meiner Lebenszeit kostet mich sowas, so ein Podcast, das ist so aufregend immer, die Themen rauszuarbeiten, so zu recherchieren, die ganzen drei Tage raus recherchieren, worüber wir reden, ne? Das ist schon, mein Gott, ich sag euch, ja, mir kommen die Tränen, warte, wo ist mein Taschentuch, okay. Genau. Schnief. Das war 9 von 80, am 8. Juli 2014. Ich bin Pascal und dabei war mal wieder der Co-Moderator Uwe. Danke für die Blumen. Ich wünsche noch einen schönen Abend, Leute. Genau. Bis zum nächsten Mal in diesem Theater und wir melden uns ab. Ciao, ciao. Tschüss.